Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 870 an Schiller. Ob ich gleich von meinem hiesigen Aufenthalt wenig Produktives rühmen kann und sonst eigentlich nicht wüsste, warum ich hier sein sollte, so will ich doch wieder von mir hören lassen und Ihnen im Allgemeinen sagen, wie es mit mir aussieht. Heute bin ich 14 Tage da, und da ich auch sonst hier so viel Zeit brauchte, um mich in Positur zu setzen, so will ich sehen, ob von nun an die Tätigkeit gesegneter wird. Einige unangenehme äußere Vorfälle, die zufälligerweise auch auf mich stärker als unter anderen Umständen einwirkten, haben mich auch hin und wieder retardiert. Selbst, dass ich morgens badete, war meinen Vorsätzen nicht günstig. Hier haben Sie also die negative Seite. Dagegen habe ich einiges erfunden, das auf die Zukunft etwas verspricht. Besonders auch sind gewisse Betrachtungen und Erfahrungen im naturhistorischen Fache nicht unfruchtbar geblieben. Einige Lücken in der Lehre der Metamorphose der Insekten habe ich nach Wunsch ausgefüllt. Bei dieser Arbeit ist, wie Sie wissen, nur darum zu tun, dass die schon gefundenen Formeln anwendbarer werden und also gehaltvoller erscheinen und dass man gedrängt werde, neue Formeln zu erfinden oder vielmehr die alten zu potentieren. Vielleicht kann ich bald von beiden Operationen erfreuliche Beispiele geben. Das Vorspiel habe ich nochmals durchgesehen und es an Cotta abgeschickt. Es mag nun auch in der weiten Welt grassieren. Wegen des Honorars habe ich es in Suspenso gelassen und nur geäußert, dass ich von meiner Seite auf Sie zu kompromittieren in jedem Falle gern gesinnt bin. Es kann ja ohnehin nur von etwas auf oder ab hier die Rede sein. Ich bin neugierig, ob Ihnen die Muse günstiger war und ob Sie mir vielleicht auch in diesen letzten Tagen noch etwas bescheren mag. Die Erscheinung von einem friedlich Besitz nehmenden Heere wird Ihnen einige Tage Unterhaltung geben. Was mich betrifft, so will ich womöglich diese Expedition in der Stille abwarten und hinterdrein vernehmen, wie es abgelaufen ist. Leben Sie recht wohl, sagen Sie mir ein Wort und trösten mich über meine lange Entfernung von Ihnen, welche nur durch eine bedeutende Fruchtbarkeit einigermaßen entschuldigt und entschädigt werden könnte. Jener am 17. August 1802 geht.